Hier ist immer noch der Soundcheck in Deutschlandfunk. Ich heiße Günther Jansen und bis 3 Uhr spiele ich weiter Musik von Sängerinnen aus Frankreich. Les Femmes qui chantent haben wir diese Sendung überschrieben. Ab und an gibt es ja Stücke, die überall in Europa Hits werden und die mal nicht aus England oder den USA stammen, sondern zum Beispiel aus Italien, Spanien oder Frankreich. 1987 kam dieses Voyage, Voyage in jede Hitparade, sogar in die sonst so abgeschottete englische. Der Künstlername hinter diesem französischen Lied war Desireless. Im Eurovisionswettbewerb belegte Frankreich 1991 den 2. Platz, ich glaube sogar punktgleich mit dem Siegertitel. Eine junge Frau aus Tunesien mit Wohnsitz Paris sang dieses Le dernier qui a parlé. Hier ist Amina.